Erster der Herr hat die Station in seinem Zorn mit dunklen Wolken bedeckt, während er die Herrlichkeit Israels vom Himmel auf die Erde warf. Er dachte an dem Tag seines Zorns nicht einmal an seinen eigenen Thron, den er früher geschützt hatte. Zweiter ohne Mitleid hat der Herr alle Wohnorte Jakobs vernichtet und die Festungen Judas in seinem Grimm niedergerissen. Er warf das Königreich und seine Anführer zu Boden, so dass sie nun entweiht und ohne Ehre sind. Dritter in seinem heißen Zorn hat er die ganze Kraft Israels gebrochen und seine schützende Hand zurückgezogen, als der Feind angriff. Er entfachte in Jakob ein Feuer, das alles um sich herum verzehrte. Vierter, er spannte seinen Bogen wie ein Feind und stand bereit, um alles Schöne im Zelt Zions zu töten. Sein Zorn floss wie ein brennendes Feuer über die Stadt herab. Fünfter, der Herr verhielt sich wie ein Feind, indem er Israel und alle seine Paläste sowie Burgen vollständig zerstörte. Er brachte über das Volk Juda unendliches Leid und tiefe Trauer. Sechster, er hat seinen Tempel wie einen einfachen Garten zerstört und den Ort der Versammlung vernichtet. In Zion sorgte der Herr dafür, dass die Feste und der Sabbat vergessen wurden, während er Könige und Priester verstieß. Siebter, der Herr hat seinen Altar verlassen und sein Heiligtum abgelehnt, weil er die Mauern der Paläste den Feinden übergeben hat. Die Feinde schrien im Tempel des Herrn so laut, als ob sie ein fröhliches Fest feiern würden. Achter, der Herr hatte fest beschlossen, die Mauern Zions zu zerstören, weshalb er sie genau vermaß und die Vernichtung nicht aufhielt. Nun trauern die Mauern und Befestigungen gemeinsam über ihren Untergang. Neunter, die Tore der Stadt sind im Boden versunken, da er ihre Riegel zerbrochen und vernichtet hat. Der König und die Fürsten leben nun unter fremden Völkern, wo es kein Gesetz mehr gibt und die Propheten keine Visionen vom Herrn empfangen. Zehnter, die Ältesten von Zion sitzen schweigend am Boden, während sie sich Staub auf den Kopf streuen und Trauerkleidung tragen. Auch die jungen Frauen von Jerusalem senken ihre Köpfe voller Scham zur Erde. Elfter, meine Augen sind vom Weinen erschöpft und mein Inneres brennt vor Schmerz, weil mein Volk völlig am Ende ist. Ich sehe mit Entsetzen, wie kleine Kinder und Säuglinge auf den Straßen der Stadt vor Hunger schwach werden. Zwölfter, die Kinder fragen ihre Mütter nach Brot und Wein, während sie wie Verwundete auf den Straßen zusammenbrechen. Sie sterben langsam in den Armen ihrer Mütter, weil es keine Nahrung mehr gibt. 13. Ich weiß nicht, womit ich dich vergleichen oder wie ich dich trösten soll, du Stadt Jerusalem. Deine Wunde ist so groß wie das Meer, so dass niemand weiß, wer dich jemals heilen könnte. 14. Deine Propheten haben dir Lügen erzählt und die Wahrheit verschwiegen, anstatt deine Schuld aufzudecken und dein Schicksal zu wenden. Sie haben dir falsche Botschaften gegeben, die dich nur noch weiter in die Irre geführt haben. 15. Alle Leute, die vorbeikommen, klatschen spöttisch in die Hände und schütteln den Kopf über Jerusalem. Sie fragen sich, ob dies wirklich die Stadt ist, die man früher die schönste der Welt nannte. 16. Deine Feinde reißen den Mund weit auf, zischen dich an und beißen vor Wut mit den Zähnen. Sie rufen triumphierend, dass sie dich vernichtet haben und dass dies der Tag ist, auf den sie so lange gewartet haben. 17. Der Herr hat genau das getan, was er geplant hatte, und sein Wort erfüllt, das er schon vor langer Zeit angekündigt hat. Er hat ohne Erbarmen alles niedergerissen und deinen Feinden Grund gegeben, über deinen Untergang zu jubeln. 18. Schreie laut zum Herrn um Hilfe, du Stadt Zion, und lass deine Tränen Tag und Nacht wie einen Bach fließen. Gönne dir keine Pause und lass deine Augen nicht zur Ruhe kommen. 19. Steh in der Nacht auf und klage laut, wenn die Wachen ihren Dienst beginnen. Schütte dein Herz wie Wasser vor dem Herrn aus und bete für das Leben deiner Kinder, die an jeder Straßenecke verhungern. 20. Sieh doch genau hin, Herr, und erkenne, wen du so hart bestraft hast. Sollen Frauen wirklich ihre eigenen Kinder essen, und sollen Priester und Propheten in deinem Heiligtum ermordet werden? 21. Auf den Straßen liegen junge und alte Menschen tot am Boden, weil sie durch das Schwert getötet wurden. Du hast sie am Tag deines Zorns ohne Mitleid geschlachtet und getötet. 22. Du hast Schrecken von allen Seiten herbeigerufen, als ob du zu einem Fest einladen würdest. Am Tag deines Zorns konnte niemand entkommen, denn der Feind hat sogar die Kinder getötet, die ich liebevoll aufgezogen habe.